Nun haben wir natürlich die Erfahrung, auch nach 25 Jahren, dass viele diese Teekampagne noch nicht verstanden haben. Die einen glauben, es ist ein Dritte Weltladen, die anderen glauben, es ist ein Studentenprojekt, die Dritten glauben, dass der Tee bei uns teurer ist, weil wir Wiederaufforstung mitfinanzieren und so. Also es ist ja wahnsinnig schwer, so ein Konzept wirklich verständlich zu machen, und die meisten Firmen flüchten sich, so verstehe ich es, in eine Marke. Dann ist BMW oder dann ist L'Oreal, und dann sagt man, ja, die forschen und die sind gut und die bauen eine Marke auf, wo man nicht genau weiß, was nun passiert, aber das Gefühl hat, die sind technologisch und forschungstechnisch vorne dran. Ja. Also man geht über die Marke. Das spricht dagegen, dass man so viel argumentiert. Man kommt mit der, das will ich sagen, ja. Also wir haben die Erfahrung, man kommt mit der Argumentation nicht so durch. Das ist richtig, das ist sicherlich beim Teil der Kunden so, oder, aber es gibt einen Teil von Kunden, zumindest weiß ich das im Kosmetikbereich, weil wir ja auch schon über 4 Jahre sehr viel auch mit Kosmetikkunden zu tun, die eben rationalen Argumenten zugänglich sind, die wissen, dass sie eigentlich veräppelt werden von der Kosmetikwerbung. Ja. Und die zum Beispiel auch sichere Inhaltsstoffe wollen, die zum Beispiel bei der Naturkosmetik ist wiederum das Problem, dass Naturkosmetik wäre ja eine Alternative, die ist aber auch sehr teuer, und Naturkosmetik verzichtet auf jede Wirksamkeit, weil sie zum Beispiel bei der Naturkosmetik diese Vitaminkonzentrationen nicht hinkriegen, weil sie nur, wenn sie nur natürliche Inhaltsstoffe nehmen, das sind ja sind nicht konzentriert genug. Ist, das haut eben auch nicht hin. Das ist beim Tee auch, das ist nur Kosmetik. Da sagt man, das ist Apfeltee, und in Wirklichkeit ist es das konzentrierte Apfelaroma, was die Wirkung hat. Aber dann legt man oben ein paar Apfelstücke drauf und dann haben alle das Gefühl, das ist Natur. Die Apfelstücke sind nur, wie sagt man, Optik. Ja. Die sind nur, die haben keinerlei Wirkung. Aber man kann sagen, das ist ein natürliches Aroma, und die Apfelstücke dann sollen das belegen. Ja. Ist bei Ihnen offenbar auch ein bisschen so. Nee, bei der Natur ist es auch so, das ist einfach, die haben sich selbst auferlegt, wir nehmen nur direkte Inhalts- oder Zutaten, die natürlich direkt gewonnen sind. Und die sind nicht konzentriert genug. Und wenn Sie Vitamin C nehmen, da können Sie eine Zitrone auspressen, da kriegen Sie einfach nicht, Sie brauchen, um Vitamin C-Wirkung in der Creme zu haben, fast 10% Vitamin C. Ja. Um es auf das, und das ist viel, da so viel Zitronen kriegen Sie nicht rein. Nicht? Das ist so. Jetzt haben Sie das. Mhm. Das Marketing ist ein bisschen so im Viral, also eigener Bekanntenkreis. Ja. Mhm. Und da funktioniert es auch. Mhm. Kann man sich noch was darüber hinaus vorstellen? Also ich denke, man kann, das haben wir auch in den anderen Bereichen, in diesem anderen Kosmetikbereich gesehen. Ich glaube, das Konzept ist eventuell auch für also Presse interessant, weil es und über Blogs, es gibt sehr viele, wusste ich auch noch nicht, also Kosmetikblogs, da können Sie sich und all solche Sachen, also es gibt übers Internet viele Wege, zumindest erstmal zu sagen, da gibt es das Konzept, und dann können die Leute ja auf die Website gehen. Die Website wird auch so sein, dass sie eben praktisch auch alle Inhaltsstoffe erklärt und praktisch das begründet und wie viel drin ist, also sehr transparent macht, was ist da wirklich drin. Und wie viel ist drin, sodass das die Leute nachvollziehen können? Also der Versuch über Argumente. Andere Möglichkeiten, Konfliktmarketing, wieder Anita Rottig, die ist ja doch bekannt geworden, weil sie relativ frech ihre Sachen fast militant vertreten hat, und dann es eine Reihe von so Verbrauchergruppen gab, die sagten, dafür kämpfen wir. Das ist gut. Es brach eigentlich erst ab, als die Marketingleute bei Bodyshop und das Management zu viel Gewicht kriegten. Dann haben sie in jeder Hauptstraße der Welt einen Bodyshop eröffnet, mit teuren Kosten natürlich, und dann ging es so allmählich bergab mit der Glaubwürdigkeit, aber auch mit dem ganzen Geschäftsergebnis. Ich glaube, solange die Anita das selber als One-Woman-Show machte, war das sehr viel erfolgreicher. Könnten Sie sich sowas vorstellen? Ein Kampf für Transparenz und ja, vernünftige weil Argumente. Die Transparenz wird ja auch viel gefordert, also wenn Sie Testzeitschriften oder sowas, also weil die Kosmetik eben viel Nebel um ihre Produkte macht, also das ist ja was, und dass man eben sagt, es gibt wirklich bewiesen nur so und so viel Inhaltsstoffe, die vernünftig sind, und wenn ihr da irgendwelche Zauberformeln habt, das ist alles nur Marketing-Sache, also das, so kann man argumentieren, da hätte ich auch kein Problem mit. Ja, ein Stück Konfliktmarketing. Ja, natürlich. Es ist eine Kampfansage an Markenkosmetik. Ja, also wieder unsere eigene Erfahrung, weil Sie ja viel auf Teekampagne auch rekurrieren. Wir hatten am Anfang einen Studenten, einen Jurastudenten, der uns juristisch beriet und der sagte, überhaupt kein Problem, wir kriegten so einstweilige Verfügung und so, ich sagte, kein Problem. Und wir haben eigentlich alle Verfahren in den ersten 3 Jahren, ich glaube, alle Verfahren ohne Ausnahme verloren. Hm. Und wir haben aber in den Medien immer gewonnen. Hm. Auch vor Gericht haben wir verloren, weil wir gute Argumente hatten, nur der Vergleich war damals gar nicht erlaubt, geschweige dann das Hauabsetzen der Gegner, also das, ob es um das Fälschen von Darjeeling ging oder die Kleinpackungen oder Chemierückstände im Tee. Wir hatten immer gute Argumente oder aromatisierte Tees ist ein Riesenthema, also wirklich Verbrauchertäuschung en gros. Naturidentisches Aroma hat null mit Natur zu tun, ist schon gar nicht naturidentisch, darf aber so genannt werden. Hm. Und dann kann man an den schönen Beispielen zeigen, was da wirklich passiert. Haben wir alles verloren? Und irgendwann sagt ein Richter zu mir, nachdem er das Urteil verkündet hatte, sagt Herr Falking, das ist doch eigentlich schade. Sie haben ja in der Sache recht, aber es hat so keinen Sinn. Sie haben doch einen Kollegen an der eigenen Universität, den Professor Nortemann, der ist die deutsche Kapazität in Wettbewerbsrecht. Also ich empfehle Ihnen, sprechen Sie doch mal mit ihm. So, habe ich gemacht. Von da an haben wir alle Verfahren gewonnen. Weil der hat gesagt, alle Texte bei mir über den Tisch, nicht die Teehändler betrügen, sondern manche Teehändler betrügen. Das las ich nicht viel anders wie vorher, aber juristisch so, dass es unangreifbar war. Und er sagte, für die Formulierung gehe ich in die Bütt, das gewinnen wir auch. Aber wenn Sie so Ihre eigenen Vorsicht, das ist einfach so ein bisschen so, lassen Sie mal lieber mich. Worauf ich hinaus will, von da ab haben wir alles gewonnen, aber vorher gingen unsere Umsätze jedes Jahr mal 3. Wir waren immer mit der Organisation 1 Jahr hinter dem her, was wir gebraucht hätten. Fürchterliche Geschichten, viele unzufriedene Kunden und so weiter. Von da ab haben wir alles gewonnen, aber die Umsatzkurve flachte sich schlagartig und deutlich ab. Also dieses Konfliktmarketing im Sinne von mit der gewissen Naivität, sage ich mal, seine Sachen behaupten, in den Medien waren wir immer die Gewinner. Die Journalisten haben immer gesagt, endlich mal kommt jemand und sagt uns das, was wir ja gar nicht wissen. Und in der Sache hatten wir auch recht. Aber vor Gericht haben wir alles verloren. Also das Konfliktmarketing, so, und ich, ist ja schlimm, wenn man einen Prozess nach dem anderen verliert, das kostet jedes Mal so 15.000 Mark damals. Der Rupert Neudeck, den hatte ich mal, der hatte mich interviewt da in Köln, und der sagte, Herr Falking, seien Sie froh, dass es so ist. Wunderbar, diese Art mit diesen Teehändlern, wie Sie das machen. So David gegen Goliath, spielen Sie das weiter. Um Gottes Willen nicht aufhören. Und er macht mit seiner Kap Anamur, ja, macht er ja, das Gleiche. Ja. Die war auch illegal und es wurde ihm immer irgendwas zugestellt, dass er jetzt endlich das einstellen soll. Und da hat das einfach weitergemacht. Und das war außerhalb der Hoheitsgewässer, das konnte man auch nicht richtig angreifen. Man wollte auch kein Kriegsschiff hinschicken. Also der hat das einfach so weitergemacht, diesen Konflikt. Und der hatte recht. Ich muss im Nachhinein sagen, der hatte recht. Ich hätte den Konflikt so weiterspielen sollen, statt dass wir elegant, juristisch alles gewonnen haben, aber die Luft war raus. Negativpresse ist auch eine die Presse. Die Presse war immer äußerst positiv. Ja, nein, aber ich meine, das ist überhaupt... Im Gegenteil, die Journalisten schweben immer, die haben doch in der Sache recht. Und was ist das für eine komische Justiz oder was sind das für komische Gesetze, dass jemand naturidentisches Aroma behaupten darf und es ist glatte Täuschung. Es ist nicht Natur, es ist nicht identisch und... Man darf das behaupten, es ist legal und dann kommt jemand und deckt das auf und der verliert auch noch den Prozess. Darf doch nicht wahr sein. Also das hat einen hohen Sympathiefaktor, einen hohen Werbefaktor für uns. Manche Leute erinnern sich heute noch an diese Prozesse, die in den Medien dann auch da begleitet wurden. Und als wir das aufhörten, als das dann plötzlich nicht mehr zur Auseinandersetzung vor Gericht kam, war das weg. Und also ich sage das nur, es klingt paradox, aber... Diese verlorenen Prozesse haben sich eigentlich im Marketing für uns mehr als bezahlt gemacht. Ja, also lieber aufrecht auftreten, will ich sagen, und verlieren, kann im Marketing sehr viel erfolgreicher sein, als so alle Risiken ausweichen und einen guten Rechtsanwalt und gar nicht erst so Sachen, die man juristisch verlieren würde, angehen. Es ist, glaube ich, falsch. Ja, es kommt auf die Glaubwürdigkeit darauf an und nicht so sehr, ob man dann vor Gericht gewinnt oder verliert. Da gibt es ja viele Beispiele in der Geschichte, dass solche Innovatoren am Anfang eigentlich immer verloren haben, das war klar. Also das ist das Thema. Mhm. mit den Argumenten in dem Bereich, wo es eigentlich heißt, Argumente ziehen da nicht, sondern die Ängste der Frauen oder der Männer. Und da kommt man so rational nicht ran. Und alle Marketing-Lehrbücher sagen, machen Sie bloß nicht den Fehler, rational zu argumentieren. Vor allem bei Frauen, das muss mit Farben und sie müssen Gefühle ansprechen, Ratio völlig verkehrt. Meine Erfahrung ist ein bisschen anders. Erstens, was die Ratio bei Frauen angeht. Ich sage angeht. Nur die Marketingbücher, ich halte mich auch nicht dran. Konfliktmarketing. Zitiere nur Marketing. Konfliktmarketing. ich denke aber auch, das ist, die Erfahrung zeigt auch mit diesen anderen Produkten, dass schon viele Kunden wissen, dass sie von der Industrie doch ziemlich vorgeführt werden. Und das, darauf wollen wir halt anspielen. Sie sagen, die wissen das latent und sie können sich nicht irgendwie wehren oder hoffen, das heißt doch immer, die Hoffnung stirbt am letzten, gilt ja vielleicht auch für Kosmetik, also die Falten sind dann längst da und gehen auch nie mehr weg, aber die Hoffnung ist immer noch da, dass sie vielleicht mal wieder weggehen. Ja, auch die Unsicherheit ist da, also ich meine, wenn man hier mal die Kosmetiknutzer und Nutzerinnen fragt, wer von Ihnen versteht denn, was er sich aufs Gesicht, also wenn er hinten diese INCI Abkürzung liest. Wer versteht wirklich und ist sich sicher, dass da nichts drin ist, was mehr schadet als nutzt? Kaum jemand, ja. Das sind aber viele. Ja. Ein Nichtnutzer. Hier melden sich die Männer. Die Männer. Ist die Kosmetik nur für Frauen? Nein, sie ist eigentlich unisex. Was wir wahrscheinlich machen, ist sie ganz leicht parfümieren. Das hat den Grund, also auch mit natürlichen Ölen, dass natürliche Inhaltsstoffe auch einen Eigengeruch haben. Unparfümierte Creme, da können Sie praktisch nichts reintun, was wirklich ein natürliches Öl, also Pflanzenöle oder sowas, haben auch einen Eigengeruch. Und die Mischung kann manchmal also nicht schlecht riechen, aber ungewohnt. Und deswegen ist so eine ganz leichte Parfümierung und die muss man dann schon ein bisschen anpassen auf Männer und Frauen. Von Inhaltsstoffen sind die Hautzellen von Männern und Frauen nicht so unterschiedlich. Sie haben eine schöne Haut. Nehmen Sie Ihre eigene Kosmetik? Ja, natürlich nehme ich das. Alle Produkte, die ich je entwickelt habe, habe ich immer erst selber ausprobiert. Und ich entwickle auch Medikamente. Wunderbar. Also das Produkt stimmt, der Preis stimmt, die Werbung oder die Darstellung ist sehr rational. Konfliktmarketing muss man überlegen. Der Konflikt ist implizit. Also das ist auch, ja. Wir werden das auch deutlich benennen, wo... Und das letztendlich auch die Kalkulation, und das ist schon genug Konflikt, also das wird einigen nicht schmecken. Kosmetikkampagne signalisiert auch ein bisschen gegen die anderen. Also Kampagne, jedenfalls haben wir das Wort so verwandt, war Teekampagne, heißt es, lassen wir mal die anderen Teehändler und sagen, wie es wirklich sein sollte, was ein guter Tee ist, was ein vernünftiger Preis ist und so. Und wie man vernünftig mit Tee umgeht, Lagerung, Großpackung. So etwas. Und das sind ja alles eigentlich auch Punkte, die wir hier, also bis zur Verpackung, auch eine Verpackung, die sich gut recyceln lässt, all diese Sachen. Ja. Ja, dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Bevor wir Sie hier entlassen, würde ich gerne nochmal einen Test machen. Mhm. Wer von den Anwesenden, fragen wir erstmal die Frauen, würde denn dieses Produkt, so wie es jetzt dargestellt ist, und jetzt glauben wir ihm mal, dass das, was er gesagt hat, da auch drin ist, wer würde denn dieses Produkt vorziehen gegenüber den Produkten, die Sie sonst so kaufen? Hand hoch. Gegenprobe? Was kostet das denn? Also das wird kosten 25 Euro für 100 Milliliter. Das heißt, das ist ungefähr, der 30 Milliliter Tiegel wäre dann so bei 8 Euro umgerechnet. Das ist ja normal, ja. Die sind ja größere Gewinde. Also preiswerter als meistens diese kleinen Packungen. Ist sowieso. Aber das Ergebnis war nicht so berauschend. Ich wollte gerne noch mal fragen, wer ist denn unentschieden? Auch ein bisschen, ja. Unentschieden. Also jedenfalls, also Sie müssen noch ein bisschen Überzeugungsarbeit. Was man machen muss, das weiß ich auch aus unseren anderen Produkten, das ist bei der Kosmetik ganz wichtig, das werden wir auch machen, Proben zur Verfügung stellen. Niemand kauft so eine große, auch wenn es preiswert ist, und guckt, ob er die gut verträgt, die Creme. Also Sie müssen praktisch, Frauen und auch Männer wollen immer vorher die Creme probieren. Also Sie haben in der Pause die Möglichkeit, bei ihm kostenlos mal auszuprobieren und dann beim nächsten Mal zu sagen, ob es wie es war. Genehmbar. Dr. Büsch, ganz großen Dank. Interessantes Konzept. Ja,